Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende und ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir können heute, wie immer montags, wieder über alle möglichen Themen reden. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Pia. Stimmt's? Ja, genau. Und die Pia ist 24 Jahre alt. Ja, auch. Auch. Stimmt auch. Schönes Alter. Ja. Ja. Um was geht's, Pia? Ja, ich hab mich vor einem halben Jahr ganz, ganz arg verliebt. Und derjenige hat mir heute seine Liebe gestanden. Und also heute Morgen. Er auch dir dann? Ja, genau. Grandios. Ja, das Problem dabei ist, er ist heute Abend nach Wien gezogen für mindestens 3 Jahre. Ah, nach Wien? Ja. Und wo wohnst du denn? In Berlin. In Berlin? In der Hauptstadt. In der Hauptstadt. Ich meine, ja, irgendwie ist es ja ganz toll. Du hast dich in den verknallt von einem halben Jahr. Ich vermute mal, dass das ein halbes Jahr so eine Zitterpartie war. Nämlich die Frage, liebt er mich auch? Ja, genau. Ne? Und heute hat er dir das gestanden? Ja. Erzähl mal, wie hat er das denn gemacht? Ja, also er stand heute Morgen um 10 Uhr auf einmal vor meiner Tür und ich war sowieso total baff, dass er überhaupt hier war, weil, also ich wohne im Osten in Friedrichshain und er wohnt in Schöneberg. Aha. Also im Westen wäre das nicht so, also wer sich hier in Berlin nicht so auskennt. Ja. Und ja, auf einmal stand er hier und wie gesagt, ich war total sprachlos, konnte gar nichts sagen und naja, dann habe ich ihn natürlich reingebeten und fing dann richtig an zu zittern, also am ganzen Körper, ich habe mit dem Zinn geklappert und alles mögliche und... Rückte er denn dann direkt mit der Sprache raus oder war das erst eine schwere, komplizierte Angelegenheit? Eigentlich nicht. Also er hat mich in den Arm genommen und... wie romantisch. Ja, und dann hat er... Hat gesagt, Pia, ich dich auch. Ja, so auf die Art. Genau. Ja, also erstmal ist das toll, finde ich. Ja. Ich freue mich auch für dich. Nun ist das natürlich ein dicker Wermutstropfen in dem süßen Trunk der Liebe, dass er nach Wien umzieht. Ja. Aber es gibt ja mittlerweile so viele billige Anbieter. Ich weiß nicht, wie das in Berlin ist. Nach Wien. Ich weiß nicht, ob es da so eine Verbindung gibt von Berlin nach Wien, wo man irgendwie für ein Apfel und ein Ei fliegen kann. Mittlerweile gibt es das ja überall. Ja, für 99 Euro habe ich heute schon alles rausbekommen. Wie sind denn die Finanzen bei dir und bei ihm? Also bei mir sind sie eigentlich ganz gut. Also ich bin zwar im Moment sozusagen ohne Job, aber ich bin einfach nur beurlaubt, weil ich habe 4 Jahre durchgeackert und hatte in der ganzen Zeit irgendwie nur insgesamt 4 Wochen Urlaub. Und bei ihm, wie sieht's bei ihm aus? Ja, schon. Oh. Also ihr könnt euch das schon leisten, immer wieder hin und her zu fliegen. Ja, genau. Also ich finde, dann ist es gar nicht so ganz schlimm, Pia. Was meinst du, wie spannend diese Liebe wird und bleibt, erstmal für eine ganze Weile. Und ihr habt zwei traumhafte Städte, in denen ihr eure Liebe leben könnt, nämlich Wien und Berlin. Da kann man ja nur von träumen. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ja, das Problem ist, weil, also wir haben heute natürlich dann auch sehr, sehr viel geredet und wir haben jetzt gesagt, dass wir uns jetzt beide gestanden haben und dass wir beide wissen, was wir voneinander zu erwarten haben, aber wir haben jetzt gesagt, dass wir definitiv jetzt nicht zusammen sind und ich bin im Moment einfach nur, ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll, was ich fühlen soll. Ich glaube, das ist erstmal so eine Vorsichtsmaßnahme, die ihr da eingebaut habt. Wir sind erstmal nicht zusammen, aber wenn du schon so lange in ihn verliebt bist und ihn sehr gerne magst, wenn bei ihm das auch so lange jetzt gekocht hat und jetzt so ausgesprochen wurde, sieht das doch danach aus, als würde man zusammen sein wollen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich erstmal zu sagen, wir sind nicht zusammen, wir mögen uns sehr gern und wir gucken mal, wie sich das alles so entwickelt. Und guckt doch einfach mal, wie sich das entwickelt. Wann ist denn der nächste Termin, an dem ihr euch seht? Ist da schon irgendwas geplant? Also wir telefonieren morgen, mhm. weil er ist jetzt gerade im Zug mhm. nach Wien mhm. und er ist halt morgen früh erst in Wien und ja, er ruft mich auf jeden Fall morgen an. Also es gibt keinen Termin zum Sehen? Noch nicht. Noch nicht. Also ich schätze mal, dass er, wenn er ein bisschen in Wien klargekommen ist, wenn er dann auch seine Wohnung so halbwegs eingerichtet ja. hat und so weiter und so fort, dass er dann auch sagt, wann er entweder in Berlin ist oder wann ich... Oder wann du die Wohnung angucken kannst. Genau also, das. Hier, ich würde sagen, freu dich. Du bist ein bisschen durch den Wind, verstehe ich auch. Ja. Aber das Ganze sehe ich positiv. Und lass es mal langsam angehen. Da liegen jetzt keine Weltmeere dazwischen, zwischen Wien und Berlin. Ich glaube, für eine große, tolle Liebe, die sich da vielleicht entwickeln könnte, ist das überhaupt gar keine Entfernung. Ja, ich würde sagen, einfach toi, toi, toi. Ja. Und ich will eine Zwischenmeldung so um Weihnachten rum haben, okay? Okay, versprochen. Dann versuch nochmal durchzukommen. Ja. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Und übrigens, du hast eine... so tolle Sendung. Ich habe schon tausendmal versucht, bei dir durchzukommen. Dankeschön. Aber, also ich bin jetzt hat's geklappt. Ja, ich bin ganz... Und gleich die erste in der ersten Sendung diese Woche. Super. Ja. Alles und Liebe. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja. Und alle anderen bitte ich einfach an den WDR 1 Live Domian zu schreiben, 50 600 Köln. Und dann bekommt ihr auch ein Telegramm, sag ich schon, ein Autogramm. Okay. Alles Liebe, schöne Grüße nach Berlin, Pia. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Ulrike, 50 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Ulrike. Ja, ich bin da ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts, ich mag aufgeregte Frauen. Ja. ja. Um was geht's denn? Ja, ich bin 50 Jahre alt. Ja. Und eine sehr gestandene Frau. Ich glaube. Bin Soziologin. Was bist du? Soziologin. Ja, und ich arbeite auf einer Sexline. Nein. ja. halt, jetzt eins an dem anderen. Soziologin, was heißt das genau? Was machst du? Was hast du vom Beruf gemacht bisher? Oder? Ich arbeite an einer Universität. Das heißt, du bist Professorin? Nein. Nein, aber ich arbeite an. Du arbeitest in einer Universität als Soziologin. Ja, und ich bin jetzt gerade... vor 3 Monaten angefangen, auf einer Sexline zu arbeiten. Jetzt fragt sich natürlich der aufmerksame Zuhörer, was ist denn da los? Eine gestandene Frau arbeitet an der Universität, also Akademikerin, und jetzt arbeitet sie auf einer Telefon-Sex-Hotline. Warum? Es ist interessant und ich habe zwischenzeitlich Pausen, in denen ich nichts tun, mhm. nichts am Schreibtisch zu tun habe. Mhm. Ja, das ist mir irgendwie so die Idee gekommen. Ist aber schon. Das macht mir aber auch Spaß. Aber du verstehst, dass man ein bisschen stutzig ist und das kurios findet. Ja. Vor allem, also, weil man das auch leicht verbindet mit beruflichen Dingen. Aber mein Interesse ist eigentlich eher so. Also, lass mich mal fragen. Es lagen also keine finanziellen Notwendigkeiten vor, dass du das machen musst? Nein. Nebenher. Nein. Unbedingt. Überhaupt nicht. Es ist das reine Interesse. Man kann sowieso nicht viel verdienen damit. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass die Mädels erzählt haben, so dolle ist das nicht. Nein. Du machst es quasi so, also auch aus beruflichen Gründen, weil du soziologische Studien treiben kannst auf diesem Feld, oder wie? Ich weiß nicht, also mein ich habe ein ganz allgemeines Interesse an Menschen. Ja. Und aber auch an Sex, so ist es nicht. Ne? Und ich mache ganz erstaunliche Erfahrungen, da muss ich wirklich sagen. Auf dieser Hotline mit den Männern? Ja. Welche zum Beispiel? Also ich denke ja, ich bin eine ganz gestandene und erfahrene Frau und weiß vieles über Männer. Ja. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, wie groß die bisexuelle Veranlagung von Männern ist. Ach. Ne? Und also die Männer outen sich bei dir und sagen, wir stehen auch ein bisschen auf... Nicht ein bisschen, ein ganz bisschen viel. Ehrlich? Ja, ganz viel. Wie, das erzählen die dir? Das erzählen die mir. Was erzählen die dir? Dass die auf Männersex auch stehen, oder was? Ja, das erzählen die mir, ja. Mhm. Und sie haben alle möglichen Werkzeuge da. Am Telefon? Ja. Ja. Also deutlich erkennbar. Für dich akustisch erkennbar? Ja. Nämlich? Ja, alle möglichen Dildos oder sonst was. Die man ja akustisch nicht so direkt erkennen kann, aber sie erzählen es dir. Sie erzählen es mir und es ist auch spürbar. Dildos haben die da? Ja, es ist echt spürbar. Was macht denn ein gesunder deutscher Mann mit einem Dildo? Ja, was während er mit einer, während er mit einer attraktiven, gestandenen Frau am Telefon Telefonsex macht. Ja. Frage ich mich da. Was macht er da? Ja. Aber wir können uns das vorstellen. Ja, das macht er. Und wir sind erschüttert. Und wir sind erschüttert und denken dann, du hast recht, wenn du sagst, dass sie. Aber das ist ja noch kein Hinweis für Bisexualität, dass die Männer. Ah, da kommen auch ganz viele solche Fantasien mit ehrlich? Mehreren Männern. Es gibt ja nur knallharte Heteros, die auch auf Analerotik stehen und solche Spielchen machen. Ja, also ganz offensichtlich ist das so, ne? Ich bin also sehr, sehr erstaunt, das wusste ich nicht. Ich wundere mich, dass du sagst, ich bin eine gestandene Frau von 50 Jahren, ja. Aber dass du das nicht wusstest. Dass das so ausgeprägt ist, das wusste ich nicht, ne? Und was ich vor allen Dingen nicht wusste, das wusste ich wirklich überhaupt nicht, ist, dass Männer, dass es offensichtlich möglich ist für Männer, über analerotische Praktiken zum Orgasmus zu kommen. Ja. Und zwar ausschließlich. Und ja. das ist eigentlich der Grund, warum ich anrufe. Weil du völlig von den Socken bist? Ja. Dass du das jetzt auf deiner kleinen Nebentätigkeitsstelle erkannt hast, mitbekommen hast? Ja, ist das möglich? Ist das wirklich möglich? Bist du verheiratet? Ich habe eine Beziehung, ja. Du hast eine Beziehung? Ja. Hat dir deine Beziehung, dein Freund, so das auch noch nie erzählt, dass das möglich ist? Nein. Auch kein Mann früher? Nein, nee. Der steht überhaupt nicht darauf. Ja. Also wie gesagt, ich betreibe ganz lieben, zärtlichen Blümchensex ja. normalerweise. Was sagt denn dein Freund, dass du nun auf diesen Abwegen da bist und Telefonsex machst? Oh, er ist mehr oder weniger beruhigt. Damit du nicht, weil du nicht sonst nicht fremd gehst? Ja. Ehrlich? Sieht er das so locker? Ja. Wie lange bist du mit ihm zusammen schon? Oh, schon einige Jahre. Ach so. Hm. Hast du denn dabei, Ulrike, auch sexuelle Empfindungen? Ist es für dich wirklich eher eine Neugierde und eher ein Spaß, das zu machen? Es ist beides. Also ich bin schon auch neugierig und es macht mir aber auch Spaß. Auch sexuell Spaß? Ja, wobei ich also manchmal mich wundere, wie weit die Grenzen gesteckt sind, muss ich wirklich sagen. Ich wundere mich wirklich. Wie meinst du das? Wie weit die Grenzen gesteckt sind? Ja, was die alles machen, was Männer alles tun. Mhm. Sag mal noch ein Beispiel. Tja, ich bin unter verschiedenen Namen da auf der Line. Mhm. Und ich probiere eigentlich eher aus, was denn so kommt, ne? was gut ankommt. Was hat dich denn am meisten bisher beeindruckt oder verwundert, dass die Männer das machen? Also ich hatte zum Beispiel einen absolut devoten Mann, der sich ganz offensichtlich von mir an der Hundeleine führen. So in der Fantasie dann, ne? Am Telefon? Ich glaube es nicht und ich bin überhaupt nicht dominant eigentlich. Ja, aber dann hast du die dominante Seite in dir entdeckt? Die habe ich und entdeckt, hast so richtig die Sau rausgelassen? Und hast diesen armen Mann wirklich durch den Raum gepeitscht wahrscheinlich, ja, ne? Der hat die Toilette ausgeleckt. Psst, das dürfen wir nicht sagen. Wir müssen das ein bisschen vornehmer hier ausdrücken. Ja. Aber, ich merke, du hast da schon so ein bisschen Blut geleckt, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin eigentlich eher neugierig, sagen wir mal so. Ja. Ich finde es total erstaunlich. Ne? Ich finde es total erstaunlich, dass du als 50-jährige Frau, hast übrigens eine Stimme wirklich wie eine, du könntest gut als 30-jährige durchgehen. Ja, danke schön. Ja, wirklich. Mhm. Aber das erzählst du denen nicht, dass du 50 bist, ne? Wenn ich jemanden ganz jungen dran habe. Dann erzählst du es? Ja, ich mag niemanden aufnehmen. Ja, und die ganz Jungen, stehen die drauf mit einer doch etwas reiferen Frau dann sowas? Nein, wenn ich merke, dass jemand sehr, sehr jung ist, die erzählen mir das dann ja auch. Ne? Mhm. Ach, dann sagst du es aus Ehrlichkeitsgründen und dann sagen die... Ja, leg mal lieber auf. Ach so, verstehe. Das mache ich schon. Mhm. Also, oder wenn mir jemand, wenn ich merke, dass jemand die Liebe sucht auf der Leine, dann lege ich aus und sage ich auch, also das findest du hier nicht. Ja. Kein Mensch wird sich mit dir treffen, ne? Du bist drauf gekommen durch eine Annonce? Ja. Und hast einfach da mal angerufen und hast gesagt, ich will da mal mitmachen bei euch? Ja. Und du machst das bei dir zu Hause oder sitzt du in einem... Ich mach's bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause. Kriegst du die Leitung so geschaltet irgendwie? Ich wird so geschaltet, ja. Wie viele Stunden am Tag machst du so ungefähr? Ach, immer wenn ich Lust habe, also wenn ich Zeit habe. Mhm. Also nicht so 10, 20 Stunden im Monat. Mehr ja. Ich nicht. Naja. Ist das jetzt so ein Projekt, sag ich mal, oder hast du vor... Oder hast du vor, das schon doch eine Weile weiterzumachen? Also ich würde mal sagen, es ist eher ein Projekt, aber es ist kein wissenschaftliches. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch drüber, aber... Erzählst du das so deinen Bekannten, den Freunden? Nein. Nee, ne? Nein. Ich wundere mich, dass du anrufst, weil du an der Stimme doch sicher erkannt werden könntest. Das weiß ich. Auch bei den Studenten und Studentinnen in deiner Universität, was immer du auch da machst, sag es nicht, das müssen wir auch gar nicht wissen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man mich so erkennt. Ja. Ich trete schon etwas anders auf. Ist das jetzt auch so, die Stimme, mit der du jetzt sprichst, ist das so ein bisschen die Stimme, die du auch auf der Leine hast? Möchtest du die gerne hören? Ja. Ja, bitte, mach mal. Oh, aber das kann ich gar nicht so gut. Doch, mach doch. Nein, soll ich das denn machen? Also, wir stellen uns vor, ich meine, wir sind ja beide jetzt ein bisschen Anfänger. Du bist noch nicht lange dabei. Ich rufe zum allerersten Mal bei dir an. Ne? Zum allerersten Mal überhaupt auf so einer Leine. Ich bin furchtbar schüchtern und komme nicht aus dem Quark und krieg die Zähne nicht auseinander. Bin aber spitz wie Nachbars Lumpi. So, jetzt musst du irgendwas mit mir machen, um mich in Fahrt zu bringen. Also erstmal muss ich dich ja dazu bringen, auf der Leine zu bleiben. Das ist ja das Schwerste überhaupt. Ach so. Das ist das Schwerste. Naja, versuch mich mal auf der Leine zu halten. Nein. Das kann ich jetzt nicht. Na okay, kann ich auch verstehen. Ist ein bisschen schwieriger, auch so, vor allem, wenn man nicht so ein Profi ist, die das schon seit Jahren Tag ein Tag ausmacht. Ja, ja. Aber diese Geschichte mit dem analen Orgasmus. Das hat dich doch am meisten beeindruckt, ne? Ja. Da kommst du doch gar nicht jetzt immer wieder darauf zu sprechen, ne? Nein, das finde ich so erstaunlich, weil das fand ich nicht gut. Hast du das deinem Freund erzählt? Nein, das habe ich ihm nicht erzählt. Erzähl ihm das doch mal und frag ihn mal, wie ist denn das bei dir? Oder wollen wir das auch mal ausprobieren? Wollen wir mal so ein Ding kaufen? Nein, das wird er nicht tun. Das wird er nicht tun. Ganz sicher nicht. Aber das stimmt. Stimmt das? Wirklich? Ja, es stimmt, ja. Ja, also du wolltest jetzt von mir nochmal die... Ja, ich will die Bestätigung. Ja, die Bestätigung hast du, ja. Ja, ja. Ja. Aber wirklich, also ich konnte also, nicht glauben. Also ich gehe dann schon davon aus, dass du in deinem Leben bisher, was ja nicht schlimm ist, beileibe nicht, ich sag relativ... Na, normalen, harmlosen Sex gehabt hast. Mehr oder weniger. Ist auch nicht schlimm, ich will es gar nicht bewerten. Das müssen nicht alle immer. Mehr oder weniger. Ich habe zwar auch schon mal einen Partner gehabt, der auf solche halt mehr stand, aber dass das möglich ist, das wusste ich. Ganz im Ernst, Ulrike. Ich hebe jetzt nochmal dein Alter hervor, um meinen Respekt auch zu bekunden, dass du das überhaupt noch machst. Ich meine, das ist ja auch ein Experiment, das wird sich manch einer in dem Alter oder manch eine in dem Alter nicht mehr trauen. Kann es sein, dass durch diese Erfahrungen, die du da machst, dass du dein eigenes Sexualleben dadurch nochmal irgendwie belebst? Nein, ich bin ganz aktiv. Oder dass du vielleicht sogar noch auf Ideen kommst, bei dir etwas zu machen, auszuprobieren, was du bisher noch nie gemacht hast? Nein, ich bin eine ganz sexuell ganz aktive Frau. Und bist letztendlich rundherum zufrieden? Ja. Ja. Und hörst dir das aus Interesse an? Ja. Und hast deinen Spaß dabei? Ja. Ja, und vielleicht kann man das ja auch nochmal verwerten, wer weiß. Wer weiß, ja, nicht direkt wissenschaftlich, aber irgendwie. Irgendwie, ja. Irgendwie. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, Ulrike. Ja. Wie immer du heißen magst, wahrscheinlich heißt du gar nicht Ulrike, aber nein, das müssen wir auch nicht. Nicht Ulrike. Weiß nicht, Ulrike, alles klar. Ich wünsche viel Spaß bei deiner Nebentätigkeit und natürlich auch weiterhin Erfolg in deiner wissenschaftlichen Arbeit und alles Gute. Ja. Tschüss. Nee. Was es alles gibt. Jetzt machen wir einen Sprung von 50 Jahre auf 16 Jahre. Reiko, guten Morgen. Hallöchen, Domian. Heißt du wirklich Reiko? Ja, wirklich Reiko. Ist ein ganz alter Name ja. in Deutschland. Ja, eigentlich hätte ich Heiko gesagt, aber... Nee, Reiko. Reiko, 16. Genau. Also, so, jetzt zu dir. Genau. Kein Telefonsex. Nein, Gott sei Dank nicht. Um was geht's? Bei mir geht's darum, dass ich meiner Ex-Freundin verliebt bin, immer noch verliebt bin, und dass ich derzeit immer noch in einer neuen Beziehung bin und ich zurzeit nicht weiß, was ich machen soll. Meine Ex-Freundin weiß jetzt seit Sonntag, dass ich sie immer noch liebe. Wie lange bist du von der Ex-Freundin getrennt? Über ein halbes Jahr jetzt. Halbes Jahr. Genau. Das heißt, und du bist aber auch schon dann direkt wieder in die andere Beziehung reingeschlüpft? Ja, wieder reingeschlüpft, weil ich habe jetzt von mir selbst mitbekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich in den anderen Beziehungen suche, meine Ex-Freundin zu finden. Schon mal eine gute Erkenntnis, wenn du das so sagst. Mhm. Alle Achtung, mit 16 Jahren. Mhm. Alle Achtung. Ich habe auch mit meinen 16 Jahren schon viel durchgemacht. Ja. Sag mal, diese Beziehung mit der Ex-Freundin, ist die übrigens auch in deinem Alter? Ja, in meinem Alter. 16 Jahre alt. Ja, bloß das Einzige, was war, sie wohnt 600 Kilometer von mir entfernt. Ach du lieber Gott, das auch. Ja, Ich habe sie durchs Internet kennengelernt und habe mich sofort in sie verliebt. Sie ist meine große Liebe, ich habe es erkannt. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren über ein Jahr zusammen. Über ein Jahr. Habt ihr euch denn viel gesehen, obwohl ihr so weit auseinander wart? Ich habe die Möglichkeiten gehabt, Lehre, ich habe Geld verdient, alles drum und dran. Mhm. Ich habe Nebenjobs gehabt, ich konnte mir das leisten, Zug fahren, alles drum und dran. Aber 600 Kilometer ist schon verdammt weit, vor allen Dingen, wenn man in dem Alter ist. Ja, ich liebe sie immer noch aus ganzem Herzen und ich würde jetzt, für sie alles tun. Jetzt erzähl mir, warum ihr euch getrennt habt. Wir haben uns getrennt, es kam so, wir haben uns gestritten, alles drum und dran und es war das einfach nur der schlimmste Streit, den wir je hatten. Mhm. Und ich habe dann Endeffekt gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich setze mich jetzt ein Auto und fahre zu ihr, 1229 Kilometer, weil sie gerade im Urlaub war. Mhm. Bin hochgefahren und sie hatte einfach nur Angst, ist von mir abgehauen, mir ging alles schief, ich bin in die Klapse gekommen, ich bin ins BGS gekommen, alles drum und dran und sie wollte eine Zeit lang überhaupt nichts mehr von mir wissen, ich war bei ihr unten durch. Mhm. Und jetzt erst wieder in einer langen Zeit habe ich versucht, wieder alles aufzubauen, sie zu unterstützen, sie zu fragen, können wir gute Freunde sein und jetzt durch die gerade Reiko, etwas irritiert. Du hast gerade gesagt, du bist dahin gefahren, wo sie gerade Urlaub macht. Ja. Wie bist du da hingefahren? Mit dem Auto von meinen Eltern. Ich habe das Auto von meinen Eltern geklaut. Aber du bist doch. Wie bitte? Ja, du bist 16. Ja, ich bin 16. Ich bin 1229 Kilometer mit dem Auto von meinen Eltern gefahren. Obwohl du keinen Führerschein hast. Obwohl ich keinen Führerschein habe. Nur um mit der Frau zu reden. Weil ich liebe sie aus ganzem Herzen. Hör mal, das ist ja der Superhammer. Das ist gut gegangen alles? Das ist alles gut gegangen. Ich habe keinen Unfall gemacht. Nichts, das Einzige, was ich habe ein leichtes, krankes Herz. Und bei zu viel Stress kippe ich um. Das ist mein einziges Problem. Also in der Tat ein krankes Herz, ein organisch krankes Herz? Ja. Haben deine Eltern, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, haben deine Eltern das mitbekommen mit dem Auto? Ja, aber erst am Nachmittag und deswegen bin ich auch in die Klapse gekommen. Ach, es wird ja immer doller. Ja, ich war über eine Woche in der Klapse gewesen. Wegen dieser Aktion? Wegen dieser Aktion auch noch mit Gefahr auf Selbstmord gefährdet. Du lieber Himmel. Hat man dir denn richtig den Kopf gewaschen auch, dass du sowas nie wieder tust? Nein, ich sag mal so, 100% nicht für sie, wie schon gesagt, würde ich alles tun. Nee. Dann möchte ich dir jetzt aber mal kurz zwischendurch mal den Kopf waschen. Dass du so eine Scheiße nicht machst, Reiko. Das ist richtig. Mensch, da kannst du dich und andere Leute wirklich in größtes Unglück stürzen. Vor allen Dingen kannst du dir dann abschminken, irgendwann mal einen Führerschein zu machen. Und das ist ja das Lustige. Ich war vor kurzem in Gerichtsverhandlung. So, geh hin, 5 Minuten vielleicht. Meinten sie dort auf mich, ja, du hast das und das getan. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ja. Und nach 5 Minuten sagten, ja, du kannst gehen. Wir hoffen, du tust das nicht wieder. Ah, es gab eine Gerichtsverhandlung. Ja. Hast du dich selbst angezeigt, oder wie? Ja, in Anführungsstrichen, ich habe mich auch selbst gestellt. Weil durch die Herzattacke, die ich hatte, bin ich ins Krankenhaus gekommen. Mensch, wie gut, dass ich immer nachgefragt habe. Da kommt ja so eine ganze Geschichte noch raus. Ja. Das hast du gerade mal so schnell erzählt. Ich bin da hochgefahren. Siehst du, ich soll ja schnell erzählen. Ja. Also du bist ja wirklich verrückt nach der Frau. Das ist richtig, ich bin total verrückt nach der Frau. Und hast aber dann, obwohl du dich dann von ihr getrennt hast, dich gleich in eine neue Beziehung gestürzt, wahrscheinlich um dich zu betäuben. Das ist richtig, weil ich hab gesucht, ob ich die Person wiederfinde, aber es ist nicht so. Nee, so geht das auch nicht. Und das Problem ist ja, ich liebe zwar meine Freundin, jetzt meine derzeitige Freundin, liebe ich irgendwo, aber nicht so sehr wie meine Ex-Freundin, weil sie war, ich sag so wie es ist, viele Ärzte haben mir gesagt, dass ich halt sehr in sie verliebt bin und meinten auch, das muss meine große Liebe gewesen sein. Haben die Ärzte gesagt, in der Psychiatrie? Ja, auch mit einer Psychiatrie. Ich war eine lange Zeit noch ein bisschen in Behandlung, obwohl ich jetzt die Behandlung abgebrochen habe, weil ich habe mir gesagt, der Psychiater ist dort nicht mehr ganz sauber. Aber ich meine, das ist ja schon ein Indiz, dass deine Eltern dich dahin geschickt haben, wie labil alles ist bei dir. Ne? Richtig, ich habe auch viele Probleme mit meinen Eltern gehabt. Mann. Ich mag meine Mutter nicht, das ist wie so ein Todfeind für mich. Sag mal, was empfindet denn nun deine Ex-Freundin für dich? Ich habe am Sonntag mit ihr geredet, wir hatten ein ausführlich langes Gespräch gehabt und ich habe erst so hinterlistig gefragt, was sie machen würde, wenn halt ein Ex-Freund sie wieder ansprechen würde und so, sodass ich halt nicht ich bin. Mhm. Und sie hat dann sich halt dumm gestellt und dann bin ich irgendwann mit der Frau rausgekommen, Tränen im Gesicht, übelst verheult gewesen und ich habe dann gesagt, dass sie liebt und sie war auf einmal völlig baff, aber ich weiß nicht, wie ich ihr die Liebe beweisen kann. Ja, jetzt hast du viel über dich geredet. Mich interessiert eigentlich, was du glaubst, was sie für dich empfindet noch. Ich weiß es nicht 100%. Ich weiß, dass sie mich sehr, sehr mag. Aber ob sie mich wirklich noch so richtig liebt, weiß ich nicht. Ich denke mal, sie macht in der Hinsicht... Ich glaube, du musst ihr überhaupt gar nichts mehr beweisen, Reiko. Nach dem, was du alles gemacht hast, da darfst du dich jetzt auch nicht zu sehr reinsteigern. Ich glaube, die hat das längst allemal kapiert, dass du sie über alles liebst. Mhm. Und durch solche verrückten Aktionen... kann man auch keine Liebe bei jemandem erzeugen, wenn derjenige dich nicht liebt. Da kannst du noch so verrückte Sachen machen. Wenn da nichts ist, ist da nichts. Richtig. Ich habe bloß die Angst um sie, in unserer Beziehung wurde sie vergewaltigt. Und ich habe einfach nur Angst um sie. Ich will sie halten, ich will sie wieder haben und ich will einfach für sie da sein, weil ich war damals die erste Person. Pass auf, dann fahr doch ganz normal diese Schiene. Trenn dich von deiner jetzigen Freundin. Schritt 1. Schreibe das oder sage das deiner ehemaligen Freundin und mache ihr ganz einfach ein Angebot und sagst, du möchtest eigentlich wieder mit ihr zusammen sein. Sie soll es aber entscheiden. Und wenn sie noch ein bisschen Zeit braucht, dann gib ihr die Zeit, aber du bist frei quasi. Du hast keine Freundin mehr. Sodass sie auf dich zukommen kann, wenn sie es für richtig hält. Vielleicht, du bist so forsch und so eine Dampfmaschine, habe ich gerade den Eindruck, vielleicht hast du die auch ein bisschen zu sehr immer wieder überrollt und nimmst ihr die Luft zum Atmen. Das will ich eigentlich ja nicht. Ja, aber kann ja passieren. Du bist ja wirklich sowas von super, hyperaktiv. Das ist richtig. Das ist einfach vielleicht auch nur die Angst, weil ich sie wirklich aus ganzem Herzen liebe. Ja, aber man muss manchmal, weniger ist manchmal mehr, Heiko. Ja, aber was macht man auf so einer Entfernung? Sie sagt zu mir, sie will keine Entfernungsbeziehung mehr. Jetzt allgemein, sie sagt nicht wegen mir, sie spricht nicht auf mich an, aber allgemein möchte sie keine Entfernungsbeziehung mehr. Und 600 Kilometer ist ganz schön weit. Ja, weißt du, Heiko, ich glaube, dass man so einen Satz theoretisch gar nicht so sagen kann. Ich will keine Entfernungsbeziehung mehr. Wenn das Herz wirklich wieder entflammt ist, dann ist einem so ein theoretischer Satz völlig Schnuppe, wenn man den vorher mal gesagt hat. Wenn da wirklich noch was ist zwischen euch beiden und bei ihr zu dir auch und oder das kommt wieder richtig hoch, dann werdet ihr das auch schon irgendwie wieder hinkriegen. Ihr habt das ja immerhin ein Jahr vorher geschafft. Ja, so ist richtig. Ja? Was hältst du denn? Du hast gerade gar nicht reagiert, als ich sagte, dann mach jetzt mit deiner aktuellen Freundin Schluss. Weil ich bin ein Mensch, ich kann niemandem wehtun. Ich kann einfach niemandem wehtun. Ich weiß, wie dieser arg sie mir wehgetan, wo sie damals völlig mit mir schlussen muss. Ich will keine Freundschaft mehr, ich will nichts mehr. Ich war am Boden zerstört. Aber was meinst du, wie du deiner jetzigen Freundin wehtust, wenn sie erfährt, dass du so sehr noch an deiner alten Freundin hängst? Das ist richtig. Also musst du schon irgendwie eine Entscheidung treffen. Ohne Schmerz geht's manchmal überhaupt nicht in Liebesangelegenheiten. Ich sitze da in der Zwickmühle. Sie kommt dieses Wochenende zu mir und da werde ich wohl ihr beichten müssen. Finde ich schon. Weil das ist für mich so offensichtlich, dass du so sehr an deiner Ex hängst, dass du, es ist eigentlich unfair, ist quasi mit der jetzigen zusammen zu sein. Das ist richtig, ja. Viele Leute meinen hier, ja, vergiss mal, also ich habe meine Ex vergessen, meine Mutter ist gegen meine Ex, alle sind gegen meine Ex und wenn dann wieder rauskommt, ich wieder mit dir zusammen. Ich glaube, das ist ein lieb gemeinter Ratschlag, aber so weit bist du noch nicht. Du musst das noch weiter ausleben mit deiner Ex-Freundin. Also Trennung, versuch dich wieder vorsichtig an sie anzunähern, an die Ex-Freundin und dann muss man gucken, wie sich das alles entwickelt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall. Ja, alles Gute. Ja. Tschüss, Heiko. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden. Ja, bitte. Dass du weißt, was gelaufen ist und falls ich wieder eine Scheiße gebaut habe. Ich hoffe nicht. Fahr bitte kein Auto. Nee, das schwöre ich. Ne? Vielleicht fliege ich mal Flugzeuge. Ja, naja, also. Heiko, alles Gute. No, danke. Tschüss. Tschüss. Stefanie, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Stefanie. Ja, hallo. Was ist los? Es geht um Schwangerschaft. Also ich bin im 6. Monat schwanger. Ja. Und mein Ex-Freund hat mich vor 2 Monaten verlassen. Wegen der Schwangerschaft? Ja, wegen der Schwangerschaft. Also er möchte halt das Kind für sich alleine haben. Ach so, er will das Kind schon haben? Also er wollte dich nicht zur Abtreibung drängen? Ja, doch erst. Also am Anfang, als ich im 1. Monat war, da haben wir halt drüber gesprochen, wegen Abtreibung. Mhm. Wie alt ist denn dein Freund? 18. 18. Und dieses Kind ist so durch Zufall entstanden? Also ja, also das war nicht geplant, also es war ungewollt. Habt ihr nicht verhütet? Nee. Warum nicht? Ja, weil es war diese Zeit, da habe ich Tabletten genommen, da durfte ich meine Pille nicht nehmen. Mhm. Und ja, da haben wir halt auch nicht dran gedacht, das war ja halt nur eine Woche mit der Pille. Ja gut, aber es ist eine Woche, ne? Ja, eben. Aber da habe ich halt nicht so weißt du? Naiv. Darf ich mal was sagen? Ich sag, ich habe mir mittlerweile angeboten, ich sage das jedes Mal jetzt, wenn so ein Thema aufkommt. Ja. Mich ärgert das so sehr, dass vor allen Dingen sehr junge Leute zurzeit irgendwie so nachlässig sind in Sachen Verhütung und nachlässig sind in Sachen Vorsorge. Das heißt, dass man sich schützt, dass man sich vor Krankheiten, Geschlechtskrankheiten bis hin zu AIDS schützt mit Kondomen. So, ja. Zwischensatz war das jetzt nochmal. Nun ist es passiert bei dir. Er wollte es am Anfang nicht, sagst du. Nein, er wollte es nicht. Aber jetzt möchte er halt das alleinige Sorgerecht haben. Aber warum? Was ist denn da mit ihm los? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er meinte so, ja, entweder das Kind ist weg halt, es geht ja jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann meinte er, also, ja, ich möchte das alleinige Sorgerecht oder ich möchte das Kind nicht sehen. Was ist denn, ist das hier bescheuert oder was ist mit dem los? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist denn, war denn eure, wie lange wart ihr vorher zusammen? Vier Monate. Ja, ist ja nur nicht so lange. Nee. Nicht so lange. Und der wirkliche Streit, die Spannung trat auf, nachdem du schwanger warst. War es vorher nicht so besser? Nein, vorher war alles super, echt, ja. Mhm. Wir haben uns super verstanden und dann, als ich schwanger geworden bin, da war alles nur noch scheiße. Ne? Mhm. Jetzt hast du gar keinen Kontakt mehr mit ihm? Doch, wir haben gestern, war ich bei ihm gewesen, weil ich fragen wollte halt, warum er es tut und so, warum er das antut, warum er das Kind von für sich alleine haben will. Aber er meinte so, ja, das will ich einfach so. Er kann dir das nicht begründen. Nein, wie will er dann mit seinen 18 Jahren, wie würde er das denn machen wollen, rein praktisch gesehen? Ich weiß es nicht. Ich meine, er arbeitet auch bis 6 Uhr, ne? Mhm. Ich meine, da hat er auch nicht wirklich viel Zeit. Ja, es ist also Kategorie albern, affig, dämlich, ne? Ja. Oder wie soll man es verstehen? Ja. Ich finde es nur schlimm, dass ihr euch gestritten habt und das... Also er sagt, wenn er es nicht alleine kriegt, will er damit gar nichts zu tun haben. Genau. Mhm. Ja, sehr reif scheint der junge Freund nicht zu sein. Nee, aber ich dachte ja eigentlich, also auch, dass es der Richtige ist. Und dass wir vielleicht auch gemeinsam das Kind großziehen. Mhm. Aber das wollte er dann nicht mehr. Mhm. Naja, also nach 3-4 Monaten mit Verlaub kann man, glaube ich, noch nicht sagen, ob es der Richtige ist. Ja, da kennt man sich noch nicht gut genug, da muss man schon mindestens mal ein Jahr zusammen sein und dann kann man sich immer noch täuschen. Genau. Du bist ja nun erst 17 Jahre alt. Ja. Wie sieht das denn bei dir jetzt aus? Wo kannst du bei deinen Eltern wohnen oder bekommst du Unterstützung? Hast du dich schon erkundigt? Wie soll es denn laufen? Also ich wohne noch bei meiner Mutter. Ja. Und ich bekomme von Mutter und Kind Stiftung bekomme ich Geld. Ja. Also nach der Geburt hat monatlich 1000 Euro. Ja. Ja, 1000 Euro? Ja. Mhm, nicht schlecht. Ja. Und du kannst dann weiter bei deiner Mutter wohnen auch? Ich kann auch weiter bei meiner Mutter wohnen. Mhm. Also ist für dich das natürlich gar keine Frage jetzt, der Entscheidung ist, ihm zu geben. Ne? Ja, ich meine, es liegt ja auch in meiner Entscheidung, ob das darf oder nicht. Mhm. Ich meine, das wird ja dann gerichtlich halt vorgehen dann, ne? Mhm. Weil wenn er wirklich so weit geht, dann weiß ich nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht... Aber nein, ich meine, ich wollte das darauf hinaus, es gab nie einen Moment, wo du gedacht hast, okay, ich trage das Kind aus und gib's ihm. Nein, auf keinen Fall. Ja. Entweder trage ich es aus und behalte es selbst für mich oder lass es ganz sein. Mhm. Hältst du es für möglich, dass der einfach im Moment ein bisschen konfus ist und durch den Wind ist? Ja, dann ist er das schon seit 6 Monaten. Ja. Also du hast nicht so eine große Hoffnung, dass wenn das Kind erstmal da ist, dass er sich da vielleicht doch besinnt, dass es klug ist, wenn ihr beide euch einfach einigt und beide mal... Das habe ich ja gehofft, aber ich glaube es nicht mehr. Mhm. Weil es schon so lange ist, dass er diese Meinung hat. Und Kennst du seine Eltern? Hast du mit denen mal geredet? Seine Eltern, also er wohnt im Heim, also der ist im Heim aufgewachsen. Mhm. Und seine Mutter, die wohnt in Soest. Mhm. Ja, und mit der habe ich nur einmal Kontakt gehabt und dann nicht mehr. Und er lebt jetzt auch alleine zurzeit? Alleine in einer Wohnung? Der wohnt mit meinem großen Bruder zusammen. Ach, der wohnt mit deinem großen Bruder zusammen? Ja. Wie in einer WG, in der Wohnung oder was? Ja, genau. Ach so. Und dann sollte das kleine Kind dann da in der Jungmänner-WG aufwachsen? Ja. So sollte es wahrscheinlich von ihm aus sein. Wie ist denn das Verhältnis? Das sind aber dann für komplizierte Verhältnisse. Ist das Verhältnis dann zwischen deinem Bruder und ihm jetzt auch angespannt aufgrund dieser... Ja. Nee, die verstehen sich. Die verstehen sich super. Mhm. Ärgert dich das ein bisschen? Ja, ein bisschen, ja. Hält dein Bruder denn auch ein bisschen zu dir oder ist er mehr auf seiner Seite? Er ist mehr eigentlich auf seiner Seite. Ehrlich? Ja. Aber das müssten die doch dann mal begründen können, warum er alleine das Kind haben will. Muss er meinte so, ja, wenn er das Sorgerecht nicht hätte, dann könnte er das Kind ja nicht sehen und er könnte es auch nicht erziehen. Natürlich kann er das Kind sehen, das ist halt alles eine Frage der Einigung. Ja. Ne? Ja. Und das habe ich ihm ja auch gesagt. Ich so, du kannst es ihm trotzdem sehen, aber er akzeptiert das nicht. Er sieht das nicht ein. Mhm. Kennt deine Mutter ihn? Ja. Und was für ein Verhältnis haben die beiden miteinander? Ja, nicht so gut. Nicht so gut. Also weißt du, ich überlege gerade so irgendeinen Weg. Das Allerbeste wäre ja, wenn eine gütliche Einigung zustande käme. Und ich versuche es ständig mit ihm zu reden, aber es klappt nicht. Gütliche Einigung für das Kind. Gar nicht mal so wegen dir oder wegen ihm, sondern, nein, sondern für das wegen Kind. Wegen dem Kind natürlich. Also deine Mutter kann nicht mit ihm reden. Das Verhältnis ist auch nicht so dolle. Ja, mein Vater vielleicht, aber mein Vater, der kann ja auch nichts machen. Naja, es geht ja erstmal darum, dass man einfach jetzt mal redet, dass viele mit ihm reden, ohne auf den Druck auszuüben, einfach mal sachlich zu reden. Haben deine Eltern denn einen guten Draht zu deinem Bruder? Ja. So, dann könnte man doch schon mal über die Schiene versuchen, dass deine Eltern mit dem Bruder und der Bruder wieder mit deinem Freund. Dass er der so ein bisschen zur Vernunft im Prinzip an seine Verantwortung zu appellieren. Da kommt ein neuer Mensch auf die Welt. Das ist nicht irgendein Spielzeug. So, ja, und das sieht er nicht ein. Er will einfach, ich möchte entweder das Sorgerecht oder ich will das Kind nicht sehen. Ja, dann soll er doch mal irgendeinem beweisen, wie er in einer Männer-WG, zwei ganz junge Männer, die den ganzen Tag arbeiten, wie er einen Säugling aufziehen will. Mhm. Das ist absurd. Das auch nicht. Und ich möchte das eigentlich. Eigentlich wollte ich, dass wir eine Familie werden. Mhm. Sodass wir dann zusammen wohnen. Das eine Mal habe ich ja die Wohnung auch ausgesucht, dass wir sagen, ja gut, dann so machen wir das. Mhm. Ja, und dann. Na gut, also das kann man ja vielleicht jetzt auch nicht erzwingen. Wenn da nun keine Beziehung mehr ist, dann ist keine Beziehung mehr da. Nee. Dann kann man auch nicht auf Biegen und Brechen das wieder hinbiegen. Ich finde, dass man auf jeden Fall sich zusammenraufen sollte, dass ihr euch ordentlich einigt. Mhm. Im Sinne von allen Beteiligten, inklusive des Kindes. Ja. So, ne? Also das wäre jetzt nochmal meine Idee. Ich fasse nochmal kurz zusammen, dass vielleicht über die Schiene deine Eltern und dein Bruder, dass ihr euch doch nochmal zusammensetzt und miteinander redet. Ja. Auch wenn da vielleicht dann Erwachsene dabei sind. Das ist ja dann doch so eine wichtige Angelegenheit, wo man, ich finde, es immer wieder versuchen sollte mit Reden. Ja, eben. Ich habe es ja ständig eigentlich so alleine, weil ich denke, er ist alt genug, um das selber zu klären. Gut. Er ist auch noch 18 und wer weiß, was ihm alles im Kopf rumgeht. Ja, versuche das zu initiieren, dass ihr in einer großen Runde oder dass vielleicht die Eltern mal oder mit dem Bruder, auf jeden Fall, dass da was in Bewegung kommt, redemäßig. Mhm. Ne? Ja, unbedingt. Darf man nichts unversucht lassen, finde ich, Stefanie. Mhm. Alles Gute und alles Gute auch für die Schwangerschaft weiterhin. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:36 Uhr und 41 Sekunden, kleine Pause. Nur 37 und 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, ich schäme mich für meine Frau. Und da sind natürlich speziell dann die Männer und die Jungs angesprochen, die sagen, ich schäme mich für meine Frau oder für meine Freundin. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist das Thema morgen. Ich schäme mich für meine Frau, für meine Freundin. So, jetzt geht's weiter mit Udo. Und Udo ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Udo. Hi. Was ist dein Thema? Was geht es? Ja, also ich habe Probleme mit meiner Freundin im Bett. Warum? Eine außergewöhnliche Eigenschaft. Ich stehe darauf, mit ihr zu schlafen, wenn sie ihre Tage hat. Mhm. Hm. Ja, und ich weiß nicht. Da steht sie wiederum nicht so drauf. Bitte? Da steht sie wiederum nicht so drauf, oder? Das ist natürlich unangenehm. Mhm. Warum stehst du da drauf? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich finde das einfach viel schöner, weil das ja ein ziemlich privater Zeitpunkt, den sie da durchmacht und das eben auch zu teilen. Das finde ich einfach total schön. Ja. Also teilen dann auch im sexuellen Sinne. Das ja, genau. Ja. Ja. Mhm. So, aber sie sagte definitiv, ihr macht es keinen Spaß und... und ihr ist es auch unangenehm und so. Und da leide ich auch unsere Beziehung ziemlich drunter. Mhm. Ich meine, da sind die Fakten ja ziemlich klar, Udo. Du willst das, du stehst drauf. Ja. Und sie mag es nicht, ihr ist es sogar unangenehm. Ja, aber ich meine, zu einer Beziehung gehört ja auch Sex dazu und... Ja, aber ihr habt ja genügend andere Tage, wo ihr allen Sex dieser Welt miteinander praktizieren könnt. Ja, klar, sicher. Aber gerade für Sex, Udo, Sex ist ja nur was ganz, ganz Filigranes, was ganz Kompliziertes. Ja, das stimmt, ja. Ne, wo es immer nur funktioniert, wenn beide richtig wollen und Spaß dran haben. Ja, das stimmt. Nur eben, ich will einfach dann mit ihr schlafen, aber sie eben nicht. Und dann werde ich eben ein bisschen grummelig und sie leidet natürlich auch darunter. Mhm. Und dann haben wir in der Beziehung dann auch ziemlich viel Streit, auch um das Thema natürlich drum, dass ich dann zufrieden bin und dass das auch einsehen müsste. Ich meine, ich verstehe das ja, dass ihr das unangenehm ist, aber... Ich glaube nicht, dass du es richtig verstehst. Weil du verlangst ja von ihr, dass sie etwas Unangenehmes für dich tun soll. Du verlangst von ihr, dass sie auf die Zähne beißt. Sie hat null Spaß, sexuellen Spaß daran, nur sie soll es für dich tun. Ja. Ne? Das verlangst du letztendlich. Ja, das stimmt. Das ist doch nicht in Ordnung, wenn man jemanden lieb hat. Nee, das stimmt schon. Aber ich meine, da könnte man ja vielleicht auch vielleicht mal einen anderen Gefallen tun, weil mir gefällt das eigentlich sehr. Und was meinst du, einen anderen Gefallen tun? Dass sie mir einen Gefallen tut. Gut, das macht sie dann vielleicht einmal für dich. Ja. Aber dann ist es damit auch gut. Und ist es denn für dich so schön, wenn du weißt, ach, das macht dir jetzt nur, um ihr einen Gefallen zu tun, die empfindet da gar nichts bei? Nicht schön. Ja, eben. Das Schönste am Sex ist auch, wenn man weiß, dass der Partner genau so viel Spaß gerade hat, wie man selbst. Ja. Und richtig dabei ist. Ja, so. Klar. Und wenn deine Freundin da keinen Spaß hat und es ihr unangenehm ist oder weh tut oder weiß ich was, ist die Sache doch eigentlich vom Tisch. Ja. Ja. Dann leidet einfach unsere Beziehung ziemlich zwischen und Aber Udo, nochmal, wenn du... Ich muss die grundsätzliche Frage stellen. Wie lieb hast du deine Freundin? Sehr. Sehr? Sehr, ja. Also mit großen Ausrufungszeichen, große Liebe zurzeit. Ja, natürlich. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und das läuft Dreivierteljahr schon circa so. Und da hat natürlich dann keiner mehr Spaß dran an der Beziehung. Aber ich verstehe nicht, nur weil Sex nicht möglich ist, wenn sie ihre Tage hat, dadurch leidet die ganze Beziehung? Verstehe ich nicht. Ja, ich meine, das ist ja dann eigentlich eine Kettenreaktion. Dann bin ich sauer auf sie und ja, aber das geht natürlich immer so weit. Ja, aber da musst du musst dir an deine Nase fassen. Du bist daran schuld. Weil du bist dann sickig und lässt es aus auf andere Situationen im Alltag. Dann ist sie auch wieder sickig, deshalb. Und so weiter und so weiter und eure Stimmung ist dahin. Ich glaube, das Allerklügste ist einfach, wenn du dich zusammenreißt und ein Kerl bist und dir sagst, okay, die mag das einfach nicht, dann kriege ich das halt nicht. Ich würde es gerne machen, aber man kriegt in der Beziehung auch nicht immer alles, in der Liebe. Ja, sicher. Da muss man so Prioritäten setzen. Ist mir jetzt die Liebe, meine Freundin an sich, mit allem, was sie zu bieten hat, wichtiger? Oder ist mir nur dieser kleine Ausschnitt der Sex während ihrer Tage, ist mir der so wichtig, dass alles andere kaputt geht? Ja, natürlich nicht. Also... Ne? Das finde ich so wichtig, dass man das so gegeneinander hält. Ja. Und dann muss man halt irgendwie klein beigeben und denken, na, okay, gut, es geht halt nicht. Mhm. Denn wir haben aber sonst tolle Sachen, machen wir miteinander. Ich habe die Frau lieb und wir haben ein tolles Leben miteinander. Das wiegt das alles doch auch auf. Es gibt einfach nicht die perfekte Beziehung. Die gibt es vielleicht wie ein Sechser im Lotto mal, wo alles stimmt, wo alles vorne und hinten, oben und unten bei allen immer stimmt. Ja. Also nimm dich mal ein bisschen zurück und versuch das insofern auch bessere Stimmung wiederherzustellen zwischen euch beiden. Ja, natürlich. Ja? Ja. Lieber Udo, alles Gute. Okay. Ja, und ich wollte noch sagen, dass ich deine Sendung super finde. Ich danke dir. Total gut und könntest du ein Autogramm von dir haben? Ja, wir rufen dich auch gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja, alles okay. Klar, danke schön. Tschüss. Sibylle. Hallo. 42 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sibylle. Ich wollte mal über ein ganz trauriges Thema sprechen. Mhm. Unser Sohn ist am 20. gestorben, mit 5 Monaten eine Woche. Und er hatte einen angeborenen Herzfehler. Mhm. Am 20., das heißt jetzt im... Im September. Im September. Mhm. Am 19. genau. Mhm. Ich bin immer noch beim 20., weil es kurz vor Mitternacht war. Mhm. 5 Monate und eine Woche alt geworden. Ja. Ja. Ist es euer einziges Kind gewesen? Nein, wir haben noch eine große und eine kleine. Ja. Also war ja so ein Nachzügler, ne? Du bist 42 Jahre alt. Ja, ja. Die älteste ist 19 aus dem Haus. Ja. Und dann haben wir noch eine kleine Maus von 2 Jahren. Ja. Angeborener Herzfehler, sagst du? Ja. Mhm. War das dann von Anfang an nach der Geburt schon klar, dass der Junge... Wir haben es gleich nach der Geburt erfahren, weil bei den leichten Vorwehen gegen die Herztöne runter, da war ich gerade bei der Vorsorge und da hat er mich sofort ins Krankenhaus geschickt. Krankenhaus das gleiche, gleich ab. Kaiserschnitt, weil Verdacht auf Nabelschnur am Hals war. Ja. Haben denn die Ärzte direkt, nachdem die Diagnose gestellt wurde, gesagt, der Junge kann wahrscheinlich nicht alt werden, oder haben sie gesagt, vielleicht kriegen wir es hin? Eine Lebenserwartung normal vor einer von einer Woche. Eine Woche nur. Ja, weil also seit knapp 10 Jahren gibt es eine Operation, beziehungsweise 3, die mit geringen Chancen ein einigermaßen normales Leben ermöglichen. Das ging alles ziemlich auch schnell. Am 4. Tag in die spezielle Klinik bei uns, die Herz, Kinder und Frühchen betreut. Am 5. Tag ab in den Flieger nach Hamburg, in eine Uniklinik und am 6. Tag schon operiert. So ein kleiner Wurm ist dann, hat dann so eine schwere Operation dann erleiden müssen. Und danach hatte man Hoffnung wahrscheinlich. 20% wurde uns gesagt. Nach der zweiten OP 50 und nach der dritten 80. Wie viel Mal ist er operiert worden? Er hat nur die erste. Nur die erste. Die kurz vor der zweiten. Ist er zu Hause verstorben? Nein, im Krankenhaus. Er war schon wieder 8 Wochen da. Wir hatten ihn knapp 4 Wochen zu Hause in der Zwischenzeit. Warst du bei ihm, als er verstorben ist? Nein, wir sind mitten in der Nacht angerufen worden, dass es ihm schlecht ging. Und als wir ankamen, da sah ich nur Schläuche weg, Geräte weg und Monitor aus. Und dann hatte ich wohl einen kleinen Aussetzer. Ja, das heißt, du hast einen Zusammenbruch bekommen, oder was? Ja, und dann bin ich im Elternzimmer, da im Besprechungszimmer wieder erstmal, ich weiß auch nicht, krieg das nicht mehr zusammen. Ja, ja. Bist du denn dann nochmal in das Zimmer gegangen hinterher, zu dem Kleinen? Ich wollte ihn lebendig im Geiste behalten. Das heißt, du hast ihn dann gar nicht mehr gesehen später? Nee, ich wollte es auch nicht. Ich möchte ein lebendes, lachendes Kind in Erinnerung behalten. Das heißt, das hat er schon auch gemacht und gekonnt, gelacht, obwohl er so schwer krank war? Etwas, ja. Also er war mit seinen 5 Monaten so weit, dass er gerade greifen konnte und ein bisschen das Köpfchen hielt, aber die vielen Medikamente, die er bekam, die haben wir doch sehr angestrengt. Und Wie nah kann sich eine Beziehung schon entwickeln zu einem 5 Monate alten Kind? Weiter als zu einem gesunden Kind. Das glaube ich, weil man viel intensiver dran ist. Ne? Und viel, also du kannst dir nicht vorstellen, was man in 5 Monaten an medizinischen Dingen lernt. Man befasst sich so dermaßen mit dem Thema, dass man fast mit jedem Arzt mitreden kann. Und als er dann verstorben war, gab es eine Beerdigung. Nein, die das ist ja das Schlimme, die ist erst am 7. Ach so, das heißt, stimmt, der 20. ist ja, obwohl der 20. ist schon eine ganze Weile her. Ja. Wie kommt das so? Das ist eine Einäscherung, und es ist ziemlich viel los da. Ja, da gibt es immer so Wartefristen, ne, bis es soweit ist. Ist das für dich jetzt quälend, dass die Bestattung quasi noch nicht stattgefunden hat? Ich weiß ja nicht mal, was auf mich dazukommt. Ich habe keine Vorstellung von einer Bestattung. Aber Kind bestatten habe ich auch keine Ahnung. Ihr habt ja denn vor, eine große Trauerfeier zu machen? Nein, wir wollen es ganz still und leise, nur mein Mann und ich. Und es ist ja noch nicht lange her. Ich könnte mir vorstellen, dass du kaum eine Nacht geschlafen hast seitdem. Ja, ich habe immer irgendwie versucht, dass ich so umfalle von Müdigkeit oder dass ich also möglichst traumlos schlafe. Und sonst habe ich im Moment ziemliche Albträume. Kannst du deine Trauer und deine Schmerzen mit deinem Mann besprechen oder seid ihr beide so gefangen in euch, in eurer Trauer? Ja, er ist also auch sehr angegriffen. Ihm ist das also sehr nahe gegangen und ich kann darüber sprechen, aber er kann da nicht so mit raus. Wie ist es denn mit den Geschwistern? Die sind ja nun auch schon, also die eine Tochter ist ja wesentlich schon. Sie hat ihn doch auch nur 2-3 Mal gesehen und da kann sich ja keine Beziehung aufbauen. Lebt sie bei euch in der Familie noch? Die Große? Ja. Nein, die ist doch schon aus, die ist schon seit über einem Jahr ausgezogen. Die ist schon seit einem Jahr ausgezogen. Ich wollte darauf hinaus, mit wem du so reden kannst über all das, was geschehen ist. Wer ist es? Das ist komischerweise mehr Fremde. Im Chat zum Beispiel oder Leute, die man einfach so von der Straße, vom Einkaufen kennt, die haben das auch zum Teil mitverfolgt. Also da kommt eine Resonanz her, das hätte ich mir nie vorgestellt. Also das ist ja interessant. Das heißt, die Leute haben keine Hemmung, dich anzusprechen, die fragen. Und ich kann auch richtig darauf antworten, dann kann ich mich da auch ein bisschen besser mit befassen, als wenn da welche nur so rumdrucken. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut, wenn man jemanden dann direkt anspricht. Also wenn man zu viel Rücksicht nimmt oder halt auch... Ja, ne? Da könnte ich jetzt so gar nicht mit umgehen, wenn sich da bloß einer schief anguckt und da vor sich hin grübelt. Dann sollen sie doch direkt fragen. Sie haben auch alle gefragt, wie geht's den Kleinen? Die haben mitgezittert und. Die haben an meinem Gesicht abgelesen, ging es ihm besser, ging es ihm schlechter. Und viele haben es auch gesehen, wo es dann passiert war. Die haben mich nur von Weitem gesehen, die wussten, was los war. Habt ihr denn oder hast du denn in den Tagen davor schon Sorge gehabt? Hast du es ihm angesehen, dass er jetzt abbaut und dass es vielleicht nicht mehr lange dauert? Vielleicht wollte ich das nicht sehen. Ja, ja. Er war ja immer schon immer am Kämpfen, er war ein ganz großer Kämpfer, da haben alle Beteiligten gesagt, er war ein ganz großer Kämpfer. War er bei den letzten Besuchen, wenn du bei ihm warst, hatte die Augen aufgehabt? Ja, er war ja auch ziemlich unter Beruhigungsmittel, weil er richtete sich gerne auf, wenn ihm was nicht passte. Und das ist ja nun gar nicht gut für ihn. Und da hat er dann mehr oder weniger ruhig gehalten, damit er seine kleinen Wutanfälle denn nicht hat. Aber ich finde, die standen ihm auch zu. Ja, klar. Lag er alleine in einem Zimmer? Nein, das waren 6 oder 7 andere Kinder, aber es waren alles Frühchen. Wenn du dann bei ihm warst, ich stelle mir vor, dass das ein richtiges kompliziertes Krankengerüst um ihn herum war mit vielen Schläuchen und Apparaten und so. Ach, so schlimm ist das gar nicht. Nee? Ich fand das gar nicht schlimm. Ich habe ihn gesehen und gar nicht, die Schläuche waren in Hamburg, also entschieden mehr Bremborium. Da war eine 3-Meter-Wand alleine mit Apparate für ihn. Ja. Hast du dann mit ihm so gesprochen, auch ihn angefasst und gestreichelt und so? Ja, ein Händchen gehalten, auf den Arm genommen, eben so wie es die Situation zuließ. Hast du den Eindruck gehabt, dass er schon auch zu dir auch eine Beziehung hat, dass er dich gekannt hat? Ja, natürlich. Und Vertrauen auch zu dir hatte? Ja, er konnte ja auch schon mit seinem kleinen Gesichtchen sagen, mehr oder weniger, was er wollte. Also es kam mir so vor. Ich kann mir das jetzt auch einbilden. Ja, gut. Vielleicht ist es ein bisschen Einbildung, aber ich glaube, dass man, wenn man eine so enge Bezugsperson ist, schon sehr fein wahrnimmt, was mit so einem Kind los ist. Und ja, ganz anders als bei einem gesunden Kind. Das kann man nicht erklären. Habt ihr Fotos von ihm gemacht? Ja, haben wir. Ja. Hat denn dein Mann ihn noch mal gesehen, als er verstorben war? Er war bei mir. Wir sind zusammen hingefahren in der Nacht. Er ist dann noch mal reingegangen? Nein, er wollte ihn dann auch lebend in Erinnerung behalten. Wie kam jetzt bei euch die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir wollen das Kind einäschern lassen? Das hatten wir für uns eigentlich schon eine ganze Zeit vorher überlegt. Und da haben wir das dann einfach, weil wir das besser finden. Ja, ja. War es eigentlich ein Wunschkind oder ist es dann nochmal so passiert bei euch? Wir haben gesagt, was kommt, kommt und was nicht kommt, bleibt eben weg. Ja, ja. Und du hattest mit den anderen Kindern, gab es keinerlei Probleme? Überhaupt nicht. Überhaupt nichts in der Richtung, auch in den Familien nicht. Wir haben gefragt, wir haben alle gefragt. Nichts. Mehrere Generationen nichts. Kein Kind, nicht mal ein Kindstod dazwischen. Wie war denn der Name des Kleinen? Den habe ich gar nicht gefragt. Erik. Erik Elias. Im Nachhinein haben wir noch gedacht, Erik ist so ein kriegerischer Name. Und er war ja auch ein kleiner Krieger. Weil er so gekämpft hat? Ja. Weil er so tapfer war? Ja. Was der ausgehalten hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es tut mir sehr leid, Sibylle. Sehr, sehr leid, was du mitmachst, was ihr mitmacht im Moment. Auf jeden Fall wollte ich hier auf dem Weg auch dem Krankenhaus Hamburg-Eppendorf Danke sagen. Ja. Falls uns jemand zuhört. Ja. Dem Krankenhaus links der Weser in Bremen, die ihn so betreut haben. Allen anderen, die uns zur Seite gestanden haben. Ja. Und die eigentlich irgendwo total lieb waren. Ja. Sibylle, möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht noch ein bisschen reden? Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, ihr habt dann auch Zeit. Jetzt sind wir ein bisschen zeitlich eingegrenzt hier in der Sendung. Ich wünsche dir und deiner Familie für die nächsten Tage viel Kraft. Ja, mir graut das schon vor der Beerdigung. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Weiß nicht, erst weiß nicht, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und zweitens mal ist dann ja auch das Endgültige. Das ist das Endgültige, ja. Ja. Es ging mir genau wie dir. Ich hatte da auch irre Angst vor, glaube ich. Aber du hast einen Mann. Und du hast einen Ehemann, du hast zwei gesunde Kinder, die dir zur Seite stehen. Das ist ja auch ein bisschen tröstlich. Die Kleine versteht es ja noch gar nicht. Nein, aber du hast sie. Du hast sie. Ja. Ich weiß, dass es... Ich immer nur an, wenn ich weine und versteht überhaupt nicht. So manchmal weint sie mit, manchmal nimmt sie mich in den Arm und sie weiß gar nicht, worum es geht. Das macht den Schmerz nicht, wischt den Schmerz natürlich nicht weg. Das ist völlig klar. Aber Trost, ja, Trost und Ablenkung ist es schon. Liebe Sibylle, leg bitte auf und der Peter, so heißt mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Andrea, 27 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, ja, ich bin Andrea und zwar ist mein Problem, dass ich noch unheimlich unter der Fuchtel meiner Mutter hänge. Mit 27? Ja, mit 27, man glaubt es kaum. Ich bin auch erst sehr spät von zu Hause ausgezogen. Und aber wenigstens wohnst du nicht mehr zu Hause. Nein, ich wohne auch in einer anderen Stadt. Wie weit entfernt? Ungefähr 120 Kilometer. Und es gab auch mehr oder weniger Gezeter und Mordio, als ich meine erste Wohnung in der gleichen Stadt bekommen habe. Mhm. Im Nachhinein habe ich dann einen Studienplatz in einer anderen Stadt bekommen und da hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Mhm. Aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass meine Mutter mein Leben kontrollieren will. Inwiefern? Sag mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, was meinen Freundeskreis anbetrifft, was mein Freund anbetrifft, ist sie nicht mit ihm einverstanden. Also sie meckert über die Freundin, sie meckert über den Freund? Ja, über die Freundin mittlerweile nicht mehr so sehr. Ja. Eher über den Freund, dass er nicht zu mir passen würde und dass er mich nur ausnutzen würde. Aber das empfinde ich im Grunde genommen gar nicht so. Und sie meint halt, sie wäre der einzige Mensch, der mich wirklich lieben würde. Und im Grunde genommen müsste ich das gleich für sie empfinden. Ich meine, sie ist meine Mutter und ich liebe sie auch über alles. Bist du Einzelkind? Ja, und meine Eltern sind auch geschieden, seit ich fünf bin, oder seit ich vier bin, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Da also eine sehr besonders enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter? Ja, absolut. Also ich bin die ganze Zeit bei ihr aufgewachsen und sie hat mich mit Liebe überhäuft. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Mehr Liebe als ich hat eigentlich gar kein Kind mehr gekriegt, aber ich habe das also Gefühl, zu viel des Guten damit. Ja, genau. Und hast du ihr das denn schon mal so klar, so auch... So habe ich es ihr nie gesagt. Warum Ich habe mich auch in meinem Leben überhaupt nicht gewehrt. Ich habe auch immer Ja und Amen gesagt, egal was sie gesagt hat in letzter Zeit. Also ich bin ziemlich erfolgreich mittlerweile in meinem Studium. Das hat mein Selbstvertrauen natürlich auch ein bisschen aufgepusht. Habe ich mich natürlich getraut, ihr zu sagen, was mir nicht passt, was mir passt, wo ihre Grenzen sind, inwiefern sie sich eventuell einmischen dürfte und inwiefern nicht. Und die Beziehung zu meinem Freund, da sollte sie sich eigentlich nicht einmischen. Und es ist so weit gekommen, dass ich halt ziemlich krank war und beide in meiner Wohnung waren, ich halt im Krankenhaus lag und es ging überhaupt nicht. Also das, was ihm anscheinend am Kopf geworfen hat, das hat ihn zutiefst verletzt. Und also du hast dich quasi jetzt zum ersten Mal aufgelehnt gegen deine Mutter und das war eine Katastrophe? Mehr oder weniger zum ersten Mal, ja. Wie lange liegt das jetzt zurück, diese Auseinandersetzung? Zwei Wochen. Weißt du, was ich spontan gerade gedacht habe, Andrea, als du es gesagt hast? Das ist jetzt der Anfang. Das ist gut, dass du das gemacht hast. Und wenn du 27 Jahre lang runtergeschluckt hast und dich hast erdrücken lassen von der Liebe deiner Mutter. Aber ich denke mal, das macht sie ja auch nicht mit Absicht. Sie hat ja auch viele Enttäuschungen in ihrem Leben miterlebt. Egal. Ja, das glaube ich auch. Aber dennoch muss sie lernen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und sie muss lernen, dass sie eure Beziehung eher zerstört auf Dauer. Als dass sie sie aufrechterhält. Ihre Worte waren, egal was ist, sie wird nie zurückstecken, sie wird immer dominant bleiben und keine Chance, sich dagegen aufzulehnen. So, dann, das ist ja fast eine Kriegserklärung, was sie da gesagt hat. Ja, aber ich habe sie ja trotzdem lieb. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Ich möchte sie nicht verlieren als Mutter, weil sie hat mir so viel Liebe entgegengebracht. Ich habe mit ihr über alles reden können. Sie hat mich aufgeklärt. Ich bin mit ihr groß geworden. Ja, sie hat alles getan, damit sie mir ein schönes Leben ermöglicht. Okay, okay. Ich habe ein so permanent schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. Moment. Auch wenn sie all dieses getan hat, hat sie noch lange nicht das Recht, jetzt dein Leben zu regieren. Das Recht hat sie noch lange nicht an mir. Da habe ich ihr wahrscheinlich...